Deutschlandfunk. Verbrauchertipp. Wenn Sie am Anfang Ihres Berufslebens stehen, da kann eine private Krankenversicherung je nach Lebens- und Einkommenssituation deutlich günstiger sein als die gesetzliche. Doch wer in Rente geht, der erlebt häufig das böse Erwachen. Die privaten Krankenversicherungen wird dann für viele unbezahlbar. Was Sie aber dagegen tun können, hat Ursula Reinsch für den Verbrauchertipp erfragt. So hart wie für diesen 65-Jährigen muss es nicht kommen. Bis zu seiner Verrentung bezahlt der beihilfeberechtigte Angestellte für seine private Krankenversicherung nur rund 250 Euro. Doch bald wird es für ihn extrem teuer. Wenn ich in wenigen Monaten in Rente gehe, soll ich für die Vollversicherung über 800 Euro bezahlen. Das sind etwa 550 Euro mehr, als ich bisher bezahle. Ich versuche jetzt einen günstigeren Tarif zu finden, aber das ist schwierig. Tatsächlich ist es für einen Laien nicht leicht, sich durch den Tarifdschungel seiner privaten Krankenversicherung zu kämpfen. Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gibt Tipps, was man tun kann. Erster Tipp: den Betrag erhöhen, den man selbst für Gesundheitsleistungen bezahlt. Im Versicherungsdeutsch heißt das, die Selbstbeteiligung erhöhen. Man muss nur an eins denken: wenn man die Selbstbeteiligung erhöht und später sagt, ich will eine niedrigere Selbstbeteiligung, dann bekommt man in der Regel neue Gesundheitsfragen und es kann passieren, dass man dann vielleicht Risikozuschläge zahlen muss. Tipp Nummer 2: man kann auf Chefarztbehandlung, Zweibettzimmer oder andere Leistungen verzichten. Tipp Nummer 3: Tarifwechsel. Wenn das alles nichts hilft, dann kann man in abgespeckte Tarife gehen. Das heißt Tarife, die den gesetzlichen Krankenversicherungsbereich praktisch als Inhalt haben, die zwar auch teilweise nicht preiswert sind, aber billiger häufig als die Volltarife. Ich kann ab einem gewissen Alter und wenn ich die Voraussetzungen dafür erfülle, in einen Standardtarif wechseln oder in den Basistarif. Beide Tarife orientieren sich prinzipiell am Höchstbetrag der gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit rund 650 Euro. Tipp Nummer 3, der für alle Privatversicherten gilt: unabhängiger Vergleich. Der Laie kann häufig mit den Angeboten, die er zur privaten Krankenversicherung bekommt, nicht so viel anfangen. Und aus diesem Grunde raten wir den Verbrauchern, entweder einen Versicherungsberater, der nur beraten darf und nicht verkaufen darf, aufzusuchen oder sich Hilfe bei den Verbraucherzentralen zu holen. Die Beratungen kosten Gebühren. Adressenunabhängiger IHK-geprüfter Berater findet man im Internet. Ebenfalls im Internet kann man auch auf entsprechende Vergleichs-Internetportale zurückgreifen. Am besten auf solche, die nur im Erfolgsfall Honorare fordern. Zu guter Letzt sollte man unbedingt wissen: in bestimmten Fällen kann ein Versicherter noch in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln, beispielsweise als Angestellter, der nicht mehr verdient als jährlich 56.250 Euro und noch nicht den 55. Geburtstag gefeiert hat. Überdies gibt es auch noch weitere spezielle Konstellationen, die einen Wechsel möglich machen. Immer sollte man sich fachkundig beraten lassen. Genau, und diesen Verbrauchertipp von Ursula Reinsch können Sie nachlesen unter deutschlandfunk.de.